Was bedeutet das Wort Amen am Ende des Glaubensbekenntnisses? Sogar das bedeutet noch was. Das Wort Amen am Ende der Gebete bedeutet, so sei es, am Ende des Glaubensbekenntnisses bedeutet es, so ist es. Das heißt, ich glaube, dass alles absolut wahr ist, was in diesen 12 Artikeln enthalten ist. Und ich bin dessen sicherer, als wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Das Amen heißt eben, so sei es oder so ist es. Nach dem Gebet eine Bekräftigung. Aus dem Hebräischen, das ist eine der wenigen Wörter zum Hebräischen, das geblieben ist. Zusammen mit ein paar anderen Wörtern, Sabaot und so weiter. Ein paar Wörter halt hier und dort. Hosanna. Und hier, das heißt eben eine Bekräftigung. Müssen wir nochmal alles zusammenfassen, sozusagen. Bekräftigt beim Gebet. Wirkungen des Gebetes, der Inhalt des Gebetes bekräftigt und hier beim Glaubensbekenntnis noch einmal eine Bekräftigung, dass wir alles für absolut wahr halten durch die Tugend des Glaubens.